Einheit 1. A. Übung 5. Hallo, ich bin Julia Weiß. Ich glaube, ich habe Sie letzte Woche zum ersten Mal hier gesehen. Sind Sie neu zugezogen? Ja, ich bin mit meinem Mann und den Kindern vor 4 Wochen in Haus Nummer 35 gezogen. Ich heiße Hend Fatala. Ach, wie schön. Haben Sie sich schon etwas eingelebt? Naja, die Wohnung ist noch etwas chaotisch. Wir hatten noch keine Zeit, alles auszupacken. Aber die Nachbarschaft gefällt mir gut. Die Leute im Haus sind sehr nett. Ja, ich denke, dass wir hier in der Straße ganz allgemein eine gute Nachbarschaft haben. Die Leute kennen sich und sie helfen sich gegenseitig. Ich finde auch gut, dass es Musik gibt und dass die Leute tanzen. Ja, ich auch. Im letzten Jahr hatten wir keine Musik. Ich bedauere sehr, dass ich kein Instrument spiele. Ich spiele ganz gut Gitarre. Vielleicht kann ich ja nächstes Jahr auf dem Nachbarschaftsfest auch etwas spielen. Ach, warum spielen Sie nicht morgen Nachmittag ein Stück auf der Gitarre? Da gibt es eine offene Bühne. Oh, wirklich? Das ist eine gute Idee.